Und zunächst von Günther Bialas, Lamento di Orlando für Soli, Chor und Orchester. Unsere Aufnahme ist von 1987 mit Wolfgang Brendel, Bariton, und dem Philharmonischen Chor München sowie den Münchner Philharmonikern. Die Leitung hat Sergio Celibidache. Thank you. Thank you. Lamento di Orlando für Soli, Chor und Orchester. Ein Werk von Günter Bialas. Wir haben eine Aufnahme von 1987 gehört mit Wolfgang Brendel, Bariton, sowie dem Philharmonischen Chor München und den Münchner Philharmonikern unter Leitung von Sergio Celibidache. Dieter Schnebel ist unser nächster Komponist im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Seine Toccata mit Fugen für Orgel und Schlagwerk hören wir. Mit Werner Jakob Orgel und Hermann Schwander Schlagzeug. Aufgeführt in der Kirche St. Sebald in Nürnberg. Thank you. Thank you. Der Organist Werner Jakob an der Orgel der Kirche St. Sebald in Nürnberg, zusammen mit dem Schlagzeuger Hermann Schwander in Toccata mit Fugen für Orgel und Schlagwerk von Dieter Schnebel. 1996 ist die Aufnahme entstanden. Die Sinfonie Nummer 1 von Oliver Trötschel hören Sie jetzt hier im Concerto Barbarese auf Bayern 2 mit den drei Sätzen, lebhaft in schwungvoller Bewegung, sehr langsam und meditativ und Passacaglia. Hier ist das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die Leitung hat Ulf Schirmer. Thank you.

Thank you. Sinfonie Nummer 1 von Oliver Trötschel, aufgeführt 1990 in der Philharmonie im Münchner Gasteig vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit Dirigent Ulf Schirmer.